NDR Info. Das Hörspiel. Im September 2013 wurden sie auf einen Schlag entlassen. 400 Putzfrauen des griechischen Finanzministeriums. Doch die Opfer der staatlichen Einsparungen wehrten sich gegen diese brachialen Maßnahmen, demonstrierten mit Besen, Schrubbern, roten Gummihandschuhen und zogen vor Gericht. Mit triumphalem Erfolg. Sie wurden wieder eingestellt. Volker Braun hat aus dem Stoff ein Satirspiel zum Drama der Schuldenkrise komponiert. Dem politischen Prozess und seinen medialen Reflexen setzt er den Widerstand antiker Hexameter entgegen. Despina Kostopoulou protestiert seit 8 Monaten tagtäglich vor dem Athener Finanzministerium. Es sind Putzfrauen des Finanzministeriums. Aufgrund von Einsparungen in 2013 entlassen, wurden sie nach langen Protesten nun per Gesetz wieder in den öffentlichen Dienst eingestellt. Das Unverfängliche gibt uns kein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Erreichnis. Das Feingeplante ist doch zum Schreien. Das Ungeahnte tritt eisern ein. Die Putzfrauen von Volker Braun. Zeige uns Bühne, die Frauen mit dem außergewöhnlichen Sitzfleisch. Hingehockt auf die Stufen des sagenhaften Finanzamts, Schuldentempels und der hinterzogenen Steuer. 400 Putzfrauen vor die Türe gesetzt. Und tatsächlich sitzen sie hier und sehen nicht ein, dass der schreckliche Sparkurs ihre Mannschaft abstraft und die Subfirma billig löhnend einspringt. Da weichen sie nicht von der Schwelle, wischen mit ihren roten Gummihandschuhen die Luft und warten ab, ob die Gerechtigkeit aufgeht. Nun aber haben die Wahlen mit einmal hervorgespült aus dem Eimer die Gerechten wie mit der Lauge gewaschen. Und saubere Söhne regieren und haben ihre 400 Stimmen Mütter, Weiber, alle kassiert. Die haben den Ihren nämlich das Blaue in die roten Hände versprochen. Arbeit, Wonne und so. Und so sitzen die nicht mehr länger warten wollenden Weiber wartend auf den Stufen mit ihren marmornen Hintern. Wenn in der Früh ihr Tribun durch sie durchgeht, tatscht er die roten Gummipfoten. Und sie führen ihn gleichsam ins Amt ein. Ich bin einigermaßen fassungslos über das, was wir... 400 Reinigungskräfte harren hier freudig. Freudig hier mit Schrubber und Besen, um auf unsere Ämter wieder anzutreten da drin. Melde das, herrliches Medium. Und die Medien, unser Wasserkopf, weiß das alles. Wenn eine Zacke der Troika vorfährt, ohne sie herzlich zu grüßen, bearbeiten ihre rot und geballten Handschuhe säuberlich die Kalesche. Und der Troike duckt sich wie ein verängstigter Junge blass in den Hintersitz. Nur mit dem nassen Passierschein. Oder Lappen gelangt er in den elenden Tempel. Nicht mal den Namen darf die verhasste Troika noch tragen, sondern gerade den hässlichsten Institutionen, Instanzen. Hier aber kommt Varoufakis, der Volksvertreter, der eben sich die Füße vertritt vor dem Volk in Sandalen, tänzelnd, die Hand in der Tasche. Wie sieht er aus? Das Hemd hängt aus der Hose, keine Krawatte, ein ungebügelter Bursche. Seht nur, wie er sich aufführt. Wie ein Helene vor Troja. Brüssel. Das müssen wir Medien ansehen. Übungsstücke für Schauspieler. Er gibt an wie eine Tüte Mücken. Der hochmütige Bettler. Oder der bettelnde Hochmut. Das ist ein vieles zu viel versprechender Auftritt beim Casting auf der Bühne Athen. Und die Wischweiber drauf? Das machen sie gut. Das gefällt uns. Unsere unverschämten Männer, die wir uns wählen. Bleib wie du bist, Genosse, und verhandle hemdsärmlich. Furchtlos bleibt aber, so er es muss, der Mann. Locker die Zunge und steif, wie dein angebissener Stift ist. Einsam vor Gott. Nicht wie im Bett, wo du aufgibst. Nämlich die Männer gewöhnlich geben bald klein bei. Demütig, ohne Debatte. Bleib du standhaft, sagen wir dir, wie mein Besen. Perikles, Standbild eines Griechen, der auf die struppigen Feinde abschaut, den Abschaum, die sogenannten Substanzen. Schwafeln die Damen auf ihrem Marmorthron und ein rotes Händchen gereckt und warten geduldig, dass sich der Eimer ausgießt über ihre rot und geballte Versammlung. Der aber ist leer. Was fragt er? Vielmehr randvoll von Schulden, die Griechenland nimmer tilgt und forterbt sich dieser Frevel. Und die übelwollenden Medien mahnen? Macht eure Hausaufgaben. Macht eure Hausaufgaben, ihr Griechen, wenn euch das gute Leben das Höchste ist. Dann müsst ihr dem Höchsten die Opfer bringen, die es verlangt. Werft euch auf die Knie und rechnet, was ihr ihm schuldig seid an Steuern zum Beispiel. Und sagt uns, wie ihr die Saat der Ausgaben ausreißt, den Luxus der Löhne. Rechnet vor. So wie Rentenkürzung und dergleichen Verschwendung beendet. Rechnet vor mit den Fingern, wenn ihr es nicht anders gelernt habt. Wenn ihr es nicht anders gelernt habt. Den Stinkefinger hebt er. Habt ihr gesehen? Den Stinkefinger hebt er. Habt ihr gesehen, wie er den Stinkefinger zeigt? Der Grieche Europa. Er verhandelt, als hätten die Griechen am Ende Europa. Als hätten die am Ende die Griechen Europa zu rügen. Kommt den Verbindlichkeiten nach. Kommt den Verbindlichkeiten nach. Wer den Glauben ans Höchste hat, muss den Gläubigern dienen. Ihr müsst liefern, ihr Griechen. Und die Weiber zugleich. Halt, sage jetzt nichts, du Findiger, Findenreicher. Grinse und sage nichts zu oder ab. Und werde nur nicht genau in deinem konkreten Bemühen. Und die Reformen deutlich unbestimmt formulier sie. Halt dich an deine Versprechen und versprich ihnen gar nichts. Gib ihnen nichts in die Hand, nur Fingerzeige, vieldeutig. So wie wir lieben, bestimmt, aber ungefähr, diesen und jeden. Bleibe ganz unverbindlich und in deinen verbunden. Zeige du nur den Stinkefinger, Tribun, und verhandle an dem Finger zählend unsere Schulden. Im Arsch sind sie. Sag ich verhandeln? Was braucht er dauernd? Verhandeln worüber? Über blutleere Reformen und blutigere Kredite. Die Begierde der Banken und kein Heller bleibt Hellers. Hier ist die rote Linie, dort stehen die goldenen Töpfe. Unübertretbar ist die und unerreichbar die Rettung. Aber die Putzfrauen warten geduldig und sagen, solange der keinen Schlips umbindet, bleibt er der Unsere. Dass die Sprache sich verändert. Darauf geht es. Und er geht los und setzt den Fuß auf die Linie. Die Füße sind die Proleten unter den Gliedmaßen, heißt. Und die Zehen müssen auch ihr Spiel haben. Brüssel verzieht keine Miene. Er zeigt die bronzene Brust und lächelt breitwillig, die Weiber im Auge haltend. Und wagt einen Ausfallschritt, sachte. Und ein weiteres Schrittchen oder Kreiseln des Fußes in der Gefahr, zu weit zu gehen oder zu wenig. Lieber zu wenig in der Gefahr, in welcher er rudert. Hört ihr das Fauchen? Ihr müsst euch bewegen. Er strauchelt. Irgendwer stellt ihm ein Bein. Barbarisch. Und er, der Grieche, streckt die Hand aus und einer drückt sie, bis er in die Knie geht. Wenn ihr nicht liefert, sterbt ihr. Und wir, argwöhnisch, sitzen unverrückt hier ihn im Auge haltend. Und aber wo sich der Grieche bewegt, da folgen ihm nicht die Barbaren. Wo die Barbaren sich rucken, geht kein Ruck durch die Griechen. Lass sie zappeln, die Griechen. Lass sie zappeln, die Griechen? Und die Medien hetzen ihn und jagen ihn wie die Furien von Hauptstadt zu Hauptstadt. um gut Wetter zu bitten, den warmen Regen, den Segen jeder verfluchten Institutionen. Aber verflucht ist er. Er liefert, liefert nicht. Zu viel ist alles zu wenig. Sie wollen ihn auf die Knochen abnagen. Unsere Knochen. Und er benutzt die Gefahr und reitet auf dieser Welle. Die Gefahr ist sein sicheres Fahrzeug, das ihn voranträgt und ans Ende. Sie wollen nicht, dass wir gewinnen und eine billige Wahl sich im Handaufdrehen auszahlt. Sie können es nicht wollen. Niemals. Begreift das. Und wir mit diesen wollen uns nicht einigen. Niemals. Wir rucken uns nicht. Und er aber wirft sich in die Fänge, die ihn erdrosseln wollen. Und aus der eingesunkenen Brust krächzt er. Grexit! Wollt ihr das, ihr Knechte des Minotaurus? Wir furchtsam hören das Fauchen. Was für ein Ungeheuer rotiert da. Für die Bundesregierung ist die Frage erledigt. Nicht zufällig haben die Bankenportale die dorischen Tempeln gleichen. Sie haben sich das Ansehen von Heiligtümern gegeben, in die man mit Ehrfurcht eintritt wie vor Altäre, wo geopfert wurde. Die Tempel stehen an den Magistralen. Und wir glauben an den Gott, der die Mittel hat für den Standort und die Macht, täglich die Kurse zu ändern. Den imaginären Zaster muss man für bare Münze nehmen. Das gleichwohl gewöhnliche Zahlungsmittel in den Kultstätten, Kaufhäusern, Kinos. In jeder Krise aller 9 Jahre wird dem Minotaurus geopfert. Nichts bewegt sich, aber ihre schwer atmenden Leiber. Siehst du meine Füße im Spiegel? Das ist die Handlung. Findest du sie hübsch? Und meine Schuhe, gefallen sie dir? Nämlich sie üben Geduld unerbittlich in ihrem Warten, Jahre tausend. Und meine Gummihandschuhe auch? Und meine Schürze? Kannst du meinen Rücken im Spiegel sehen? Und nicht ans Ende eilen soll die Geschichte. Findest du meine Haube schön? Und die Strümpfe auch? Und meine Eimer? Liebst du sie auch? Welchen magst du lieber, den linken oder den rechten? Und meine Sprache, liebst du sie auch? Liebst du auch meinen Geist, alles davon? Mein Witz? Meine Traurigkeit? Mein Zorn? Meine Lust? Dann liebst du also alles an mir? Alles? Das Unverfängliche gibt uns kein Gleichnis, das Unzulängliche hier wird's Erreichnis. Das Feingeplante ist doch zum Schreien, das Ungeahnte tritt eisern ein. Wer kommt da eilig? Er ist. Er macht uns einen gehetzten Eindruck. Abgehetzt ist er. Außer Atem, unser Tribun. Und hat an der Gurgel... Was hat er an der Gurgel? Rangewürgt die Krawatte. Über dem bloßen Hemde und den nackten Sandalen. Was, wie ein Kompromiss? Lässt er sich zivilisieren? Und die Weiber erschrecken. Und drehen entsetzt ihre Hälse. Alles scheint ihnen verloren. Da sehen wir ja die Krawatte. Da sehen wir ja die Krawatte. Weil dieser Mann Kopf und Kragen nicht mehr riskiert und mit der Mode geht. Er ist bei uns nicht mehr Mode. Und sie wenden sich ab von ihm und senken die Nischel. Doch da tritt er unter sie. Ernst, der Findige, und greift in seine Taschen, zieht sie heraus und zeigt sie, die leer sind. Diuristikate, alles, tetrakosies katharistrias, apo deftera proi. Ihr seid eingestellt, alle 400 Reinigungskräfte, Montagmorgen in dem sagenhaften Finanzamt. Stille. Jubel. Zeig uns, Bühne, die Frauen sich erhebend von ihrem Sitzfleisch. Und die wie festgebackenen Fahren auf ihr löst und entblößen. Was? Das Wort Alabaster ist dir wohl nicht geläufig. Alabasterne Ärsche? Hm? Wir 400 Putzfrauen harren nicht länger hier. Freu dich hier mit Schrubber und Besen und werden unsere Ämter wieder antreten da drinnen. Melde das Medium. Und der Wasserkopf, kopfschüttelnd, quasselt. Dieses 400 hat sich sitzend durchgesetzt und reibt sich die roten Pfoten mit ihren Plastereimern. Haben Sie Zutritt zum heiligsten Arbeit? Bestens wieder bezahlt aus den leeren Kassen, wie wir feststellen müssen, im Fall dieser Putzfrauen. Heraus, geht unter und Sie baden im Spüllicht. Schönes Mädchen aus Afghanistan. Was für ein Deal. Herodot, Geschichte und Bodensatz, bis die Hirngespinste der Brüsseler Spitzen zerreißen. Und beschämt und bestenkt. Und was für ein Deal, Herodot. Geschichte und Bodensatz, bis die Hirngespinste der Brüsseler Spitzen zerreißen. Und beschämt und beschenkt steht die versammelte Mannschaft. Ja. Bin ich noch drauf? Bin ich noch drauf? Auftritt oder fährt mit ungeheurem Getöse, das Fauchen in seinem Stuhl hart hingekarrt vor die Frauen, das Untier. Vorsicht! Wer ist das? Was ist das? Der Minotaurus. Da ist er! Sitzt er im Rollstuhl, das Ungeheuer. Wo sind die Klauen? Krank, verwundet von den Kämpfen um Rotz und Rendite und gekrümmt in die Hitsche, spricht er mit freundlicher Stimme. Und die Frauen erstarrt vor Staunen sehen den Greis an. Ihr Ägäistöchter, unnütz Hinträumende, Bäuche nur einzig. Wir Ägäistöchter, unnütz Hinträumende, Bäuche nur einzig, ringelockig. Mit behend umfliegendem Fußtritt. Proto, Eukrate zugleich. Und Amphitrite mit Sao, Thetis auch und Galene. Zugleich Eudora mit Glauca. Speo, Kymotoe dann. Auch Thalia, lieblicher Anmut. Melite dann, voll Reizes. Olimene dann. Und Argaue, Eratu dann. Und Pasithea dann mit der schönen Eunike. Doto zugleich und Pluto. Dynamene dann und Ferusa. Auch Actea, Nisea zugleich. Und Potomedea, Doris und Panope dann. Und die edle Gestalt Galatea. Auch Hippotoe dann. Und Hipponome, rosigen Armes. Auch Kymodoke. Welche die Wog in der dunkelnden Salzflut und rasch wandelnder Wind anhauchs mit Kymatolige leicht zu besänftigen. Und der rüstige Kupidrich Kymo, Eone dann. Und den herrlichen Kranz Halimide. Und Ureia zugleich und Glauponome. Denn seit ich in deine Augen sah, träum ich Tag und Nacht von dir, Tag und Nacht von dir allein. Was soll die Raserei der Weiber? Schönes Mädchen aus Arkadia, oh, ich muss dich wiedersehen. Ich komm wieder nach Arkadia und ein ganzes Leben lang werd ich nie mehr von dir gehen. Und ein ganzes Leben lang werd ich nie mehr von dir gehen. Ihren leeren Platz betreten die Putzfrauen wieder. Scheu und einzeln wie Fremde auf einmal unter den Griechen. Und nicht einzurechnen in die Summe der Sorgen. Nämlich ausbezahlt worden ist uns der Einsatz. Und uns. Nur eben uns haben sie Wort gehalten. Und so wie Ausgestoßene stehen die abgezählten Beschenkten. Denn die Ungezählten stehen wie Beraubte daneben. Oder liegen eben auf der Straße, die jungen Akademiker, deren Stellen sie wegputzen. 400 Wischweiber, 400 Wissenschaftler wegwischend. Die flennen. So ist's, wenn die Gerechtigkeit aufgeht. Da rangiert nun über den Herren der Frauenmensch. Dieser Kostas-Eisenbahner in Sparta, 900 Euro Rente gestrichen auf 350, kann er spartanisch, wie er ist, seine Sippe versorgen, Söhne und Senkel, und für die Wassersuppe soll er Fettsteuer zahlen. Da droht der sich doch vom Dach zu stürzen in seiner Not, worauf man die Polizei rief, welche in Notwehr handelte und den Idioten herunterschoss. Normalerweise stürzt sich der Grieche von der Akropolis. Ach so. Litzas, seine Tochter, entbunden hat sie. Das kostet 600 Euro, das hat sie nicht. Der Kaiser schnitt 1200 hin zur Klinik, als die Presswehen einsetzen, rein und gleich gebiert sie. Ein Junge. Und ehe man ihre Papiere registriert hat, ist sie raus aus dem Kreißsaal, verschwunden mit der Beute, dem Baby, das 3500 Gramm wiegt. Wie wollt ihr die Sache gebraten? Medium. Gut. Euer Tribun, der Findenreiche, nun hat er es euch gegeben. Und was denn gebt ihr? Und sie schweigen, wie unter Schlacke begraben. Weiße Rosen aus Athen sagen dir, komm recht bald wieder, sagen dir auf Wiedersehen. Weiße Rosen aus Athen. Hellas, lege es am Meer. Gerade in Swimmingpools liegt es. Eine Insel, die im Fett schwimmt, im Frischbeton badet. Da nämlich, wo wir wieder am Boden knien mit dem Hader. Diese Klasse. Den Kommunismus bei Lebzeiten hat sie. Denkt sie. Die kennt die Not nicht. Und wir halten die Hader am Boden. Zahlen kann ich. Was brauche ich, deine Begriffe? Womit denn? Hier, ist meine Bank. Zu unterst in meiner Wäsche. Weh, du hast es am Leib. Und das ist beileibe nicht alles. Ich habe es auch versteckt. In der Küche, im Keller. In Panik heben wir alle das Geld ab. Da ist das Konto erleichtert. Für uns ist gesorgt. Und die Banken leiden. Sie bluten aus. Wir gehen nicht unter, das weiß ich. Und zahlen gleich gar nicht mehr die ohnehin zu senken versprochene Steuer. Stimmt. Da kommt Varoufakis. Mit schweren Schrittchen und barfuß. Lass ihn das Bare nicht sehen. Irgendwie erleichtert wirkt er. Wirklich, er grinst. Er wird uns verwünschen, weil unsere Vorsicht ihn in Gefahr bringt. Ja, sagt er, alles bedenkt ihr, ihr Dohlen. Jetzt ist die Sache am Dampfen, höflich gesagt. Und die Schuldenscheiße, die wir haben, aber die anderen besitzen. Und die Gefahr umso größer. Und wir treiben zum Abgrund. Dahin müssen wir nämlich. Und dann, seht ihr, ein Schritt noch und wir können verhandeln. Die Frauen sich anblickend lächelnd. Lauter Häupter der Gorgo. Das sieht uns ähnlich. Unser Stursinn steht ihm auf der Stirne. Er ist einmal unser Sohn. Und scheuert wie wir den Boden, bis er durch ist. Wir sind im selben Eimer gewaschen. Unsere Freiheit handelt in seiner herrlichen Frechheit. Wir sind die Seinen, solange wir die geilen Handschuhe anziehen, rot. Was wollen wir andere Männer? Sie haben den einen ausgewählt, er sie alle. Sein Wille verwebt in die Weiber, in ihr starkes Geschlecht, das die Geduld kennt. So lebt er in der Gefahr, die wächst, die größer werdende Welle. Varoufakis! Und der Wasserkopf mit aufgeriebener Zunge. Ist der bescheuert? Das Geschenk der Götter, den Euro zu verschmähen, sodass wir in 7 Tagen bankrott sind? Wir fallen umgemünzt aus dem Automaten Europa. Wir sind die Dummfranken selber, wenn wir nicht nehmen und geben. Wir sind die Dummfranken selber, wenn wir nicht nehmen und geben. Jede Stunde zählt jetzt das Geld und die Geldgeber ihrerseits liegen blank. Denn das Geben und Nehmen gibt, nimmt, raubt ihnen den Nerv. Das Geben und Nehmen gibt, nimmt, Athena, raubt ihnen den Nerv. Wie oft doch soll der Ruhm eurer Ahnen euch vor der Selbstzerstörung bewahren? Athena. Auf den phasanischen Feldern, respektive in Brüssel. Athena. 18 Nationen. Athena. Kämpfen ruhmlos gegen uns, mit uns. Ey, Leute. Halten. Wollen Sie Griechenland in Europa? Da ist doch Griechen erfanden oder träumt nur blühende Phantasten. Und jetzt? Jetzt denkt es ohne die Griechen. Es ist undenkbar. Ich bin einigermaßen fassungslos über das, was wir... Weder sind die Griechen Faulenzer, noch... Sitzungssaal, es ist kalt. Janis, halt an dich in Brüssel und lass dich nicht provozieren. Ich will sie sehen, Alexis, die 18 regierenden Häupter plus die erhabenen Institutionen herab auf die höchste Ebene mich lassen. Kindskopf! Der Weltfonds will mit Erwachsenen reden. Hüte dich, wenn sie dich hänseln. Und kaum gesagt das, streicht ihm der Europa auf dem Bildschirm die Wange. Alles ist somit bereitet für den Showdown. Und sein sagenhaftes Finanzministerium rafft aus dem Rinnstein die Reste innerein. Und packt Herz und Nieren in ein Paket. Hier habt ihr's. Prüft es vorbehaltlich der Lungen, als welche nun sehr schwach sind, und dem abgerissenen Atem. Aber die Staatenlenker und der Finanzen, ein zweites Frühstück fassend, sitzen davor mit fettigen Fingern. Zu entscheiden ist nicht ihr Plan. Und sich müde zu lesen, extra sind sie gekommen, sich es ihm extra zu zeigen. Und sie verfügen über kein richtiges Sitzfleisch. Barbar, nimm dein Ragout weg. Es ekelt uns. Wir rechnen mit Zahlen. Du kannst die Zeitrechnung ändern, Milchmädchen. Nicht die Verschwendung derselben. Denn wir haben dir alles heruntergerechnet. Wähle, Kopf oder Zahl. Die Frauen heben die Köpfe. Finde dich drein, ohne Finden. Und der Findige darauf mit ihrer Stimme? Wir halten den Kopf hoch. Und mit der Seinen? Weiß ja nicht weiter jetzt. Und lauscht dahin, wo sie sitzen. Was soll werden aus dem Volk, mit dem keiner rechnet? Da ruft Alexis von dort, der andere Tribun und berühmte Tsipras. Wie ein Vogel laut hell klingt sein Name. Sie sollen wählen hier, alle. Welches Fauchenmacht hast du, so ein fiesches Mann? Ja, ihr Staaten, lacht Janis. So verhandeln wir nämlich, sagt's und verlässt das Gelage. So er es muss, der Mann, always very interested in what Yanis Varoufakis has to say. Einsam vor Gott. We are in a program. Es schützt die Einfalt ihn. Finalization of progressive consensus. Und keiner Waffen braucht und keiner Listen. Referendum with a negative advice. So lange, bis Gottes Fehl hilft. Zwei Mythen kämpfen seit Alters miteinander. Sie sind so mächtig, dass wir Menschen sie glauben. Das Recht der Völker, ihre mitgeborene Freiheit. Die Macht des Marktes, unsterblich wie seine Gesetze. Die zwei gewaltigen, furchtsamen, ringen unrettbar. Und unauflöslich scheint das Verhängnis. Die Schuld, die sich fortschreibt, so oft sie bitter bezahlt wird. Denn nicht nur das Schuldige zahlt man Zahn um Zahn, sondern Zinsen und Zinsen. Es ist da kein Entkommen. Jetzt stehen sie sich in Attika unverhüllt gegenüber. Wessen Gewicht wiegt schwerer? Welcher Atem hält aus? Wer versöhnt sie? Das hieße die Weltordnung ändern. Die eine Kunst uneinig besingt sie. Die, die die Waffen preist und den Weizen, den gemeinsamen Markt und die Menschengemeinschaft. Was für ein Tag zieht herauf, der seine Glut auf sie bettet. Keine Wolke auf der ausgeleuchteten Bühne. Jeder sieht sie, gipsweiß, wie ausgegrabene Figuren. Stimmen ausgebuddelt aus der untersten Erde. Himmel, was kommt auf uns zu? Niemand weiß es. Sie selber, wie von alther gefährlich, eine mythische Mannschaft. In der Gefahr, die sie trägt, der herrlichen Freiheit zu handeln. Und nun schlägt die Welle über ihnen zusammen. Wenn die Regierung fragt, Volk, kannst du nicht Nein sagen. Aber sie fordert dich auf, für das Nein deine Stimme zu geben. Aber du hast sie gewählt, ergo musst du sie bejahen. Aber wenn du das Ja gibst, tritt sie zurück, auf der Stelle. Andererseits sagst du Nein, weißt du gar nicht, wo du dafür bist. Nächten wir noch in Europa oder erwachen in Asien? Und lassen Drachmen steigen, weich gekocht, unsere Währung. Wenn ich es bloß nicht verwechsle, dafür und dagegen. Ich denke, früh sag ich Nein zu der unverschämten Erpressung. In der Siesta wiege ich mich hin und her auf der Matte. Aber am Abend komme ich nochmal das Ja in der Gusche. Ehe wir mit Steinen schmeißen, lieber die Stimmen auflesen. Voten, Pfoten und Fotzen geben wir den Gerechten. Ja. Und was dann zählt und gezählt wird, morgen wissen wir es besser, wenn uns keiner mehr fragt. Und darum sagen wir also... Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus. Jetzt ist er endlich vorbei. Vorbei, vorbei, vorbei, vorbei. Vorbei, vorbei, ist er endlich vorbei. Weißt du noch, wir fuhren mit dem Sonnenwagen über das Firmament. Doch wir regelten unsere Dinge über das Geld. Der Eurotaurus, Menschenbeine, ein Stierhaupt. Diese da will er sehen, die widerwärtigen Weiber. Ihr Tribun Varoufakis fährt ihn hinab in die Gassen. Eierquatsch, fassen doch auf! Sieh dich vor, sie feiern hier eben gefährlich. Hoch geht es her. Hochhackig, kann man sagen. Sie werden dir nicht die Füße waschen. Schwächlich sieht er aus. Hat man hier die Hoden verschnitten? Ein Verrückter den Hals. Ihr seid auch verrückt. Setz dich vernünftig und zieh ein bequemeres Kleid an. Ha. Die Bedürfnisse regelt die gegebene Lage. Sagt doch jemand, auf der Erde lebten Götter. Es gibt keine. Die Verwirrten. Sie wollen die Welt umräumen, reinigen. Wie? Frag mich was Leichteres als den Menschen, der frei ist. Hab ich es nötig, in Versen zu reden? Verdammt, das war einer. Das war Sie kunstlos reden Sie lieber. Was wollen Sie hören? Übergewöhnlich. Was bin ich zu sagen gewillt? Nichts davon, das Einfachste nur begreifen Sie. Diese leicht zufriedenzustellende Menge, die schlecht isst und schläft und riecht und sich schlecht verkauft, was beweist? Wenig, wenig. So verrückt wie du denkst, ist ihr Wahn nicht. Soll ich Weiberzeug anziehen? Weg mit dem Fähnchen. Besser, du nimmst es, damit sie dich nicht umbringen. Geberländer sind wir. Geberländer sind wir. Ja. Der Schnitt ging nicht tief. Wie ein Schuldenschnitt ist es. Aber die Kittelschürze nimmst du, hm? Zwanglos zu tragen. Sie wollen frei sein. Vom Zwang, der alles regelt. Das wäre ja, als wenn man den Markt umwirft, weil man hungert. Wir beharren auf unserem volkstümlichen Schwachsinn. Entschuldigung wollen Sie, diese Irren. Entschuldigung. Nia, kriegen Sie sonst einen Fuß auf den Boden. Also heraus wie nichts aus allen Verbindlichkeiten. Sollen wir uns ausziehen und unsere Kredite entblößen? Und im Himmel entspringt Hellas dem ganzen Verhängnis. Und der Fluch ist von Ihnen genommen auf einmal. Und die Übelwollenden werden wohlmeinende Medien. Das heißt, die Geschichte von der Kette lassen. Oh, Wahnsinn. Du hast nichts zu verlieren als ihre Ketten. Es krault ihr meine Glatt. Oh, gescheitelte Mähne. Ekeln dich unsere vornehm behandschuhten Hände. Herab ihr auf Knie und Hader. Der Sinn ist unten. Das ist, wonach ihr Sinn steht. Unvernunft. Doppelpunkt Volk. Unvernunft. Doppelpunkt Volk. Auf, ihr Jungfrauen. Hier ist der Frevler, der unsere Würde verhöhnt. Still die Luft. Und Thebens Töchter tauben gleich flogen in ausgestrecktem Lauf. Vom hohen Sitz fliegt er jählings. Von der Stirn wirft er die Binde, dass ich, Agaue, ihn kennen möchte und nicht erwürgen. Flehend rührt er meine Wangen an. Morde nicht wegen meiner Untaten deinen Sohn. Mir steht der Schaum vom Mund. Mein Blick ist stier. Ich höre nicht. Mit meinen Armen packe ich seine linke Hand, den Fuß in seine Rippen gestellt und reiße die Schulter aus. Und Ino greift ihn auf der anderen Seite an, zerreißt sein Fleisch. Autono samt der ganzen Schar drängt herbei. Durcheinander schreien und stöhnen, weil er noch atmet im Jubel. Eine trägt den Arm davon, den Fuß die andere, mitsamt den Schuhen. Die bloßgelegten Rippen jene. Blutgefleckter Hand wirft jede Pentheus Glieder wie Bälle umher. Seine Leiche liegt da, auf den Steinen, dort, im Holz. Kein leichtes Finden. Sein Haupt hat seine Mutter in den Händen. Als nun der Demos gesprochen und seine Zettel gespickt hat. Nein zu den Sparsuppen und der historischen Fettsteuer. Fahren die Volkstribunen einen mächtigen Sieg ein. In die ansonsten immer noch leer und verrottete Scheuer. Und den Frauen fährt ein Freudenschreck in die Glieder. Etwas Großes, Erhabenes. Und was wie ein Verbrechen brennt in der Luft und brenzlig riecht's in den Straßen. Die Medien in ihrer Schreckenfreude können das Wasser nicht halten. Kübelweise kippen sie's auf sie. Vulgo, die Jauche. Hellas verwüstet durch das Votum des Volkes. Und nun steht es eben noch überdrüssig des Hudels ungeduldig an am Geldschlitz, der Vulva der Bank. Die machen Urlaub. Kein Schein mehr. Der Vorschein der Zukunft, als trete Anarchia, die denkende, ungegängelte Freiheit ein. Und hinter ihr das blinde, verschlingende Chaos. Denn die sogenannt und genannten Demokratien ziehen den Stecker nach dem demokratischen Kurzschluss. Keinen Kontakt mehr zu einem Volk von Verrückten. Da kommt, aufs Stichwort, der Held Varoufakis geschlichen aus seinem wüsten Amt heraus, ihre Blicke erhaschend. Er kann vor Kraft kaum noch laufen. Sie, schwach werden sie wieder. Und sie tragen ihn auf Händen. Er ist nicht mehr tragbar, denn man hasst den Findenreichen. Er weiß es und weiß den Ausweg. Es ist, wie ihr sagt. Sie wollen nicht, dass wir gewinnen, keucht er. Sie können es nicht wollen. Niemals, begreift das. Und wir mit diesen wollen uns nicht einigen. Niemals. Grexit, krächzt er. Grexit, war das Desaster. Nein. Wir 400 Arbeitskräfte beharren hier freudig, freudig darauf mit Eimer und Besen, dass du dein Amt, wie wir das unsere, ausübst da drinnen. Lächelnd vernimmt er es und sieht sie an wie Erscheinungen aus dem Modder gemeißelt. Diese Kraft und wilde Erfahrung der Menge erwartend, dass die Gerechtigkeit aufgeht. Und der Findige wieder wendet sich an sie. Wie ein Söhnchen der Mutter erklärt er: Niemand redet mehr mit mir. Hilfreich wär's, wenn ich gehe. Hilfreich will ich verschwinden. Ich trete zurück, der Verbrecher. Und die Frauen zugleich. Halt, sage jetzt nichts. Du Findiger, bleib wie du hier bist, Genosse, und verhandle hemdsärmlich. Sag ich verhandeln? Was focht da wieder? Verhandeln? Worüber? Über blutigere Reformen und die blutleeren Kredite? Abgestraft werden wir von den sagenhaften Instanzen. Und Alexis Tsipras wird über die Linien getrieben, bis er ja sagt zu noch abgezackteren Zielen. Wahre Kinder waren die Griechen, sagt Marx. Und sie sind es. Und die reifen Nationen sind rohe Krüppel geworden und beginnen von vorne gnadenlos die Verhandlung. Zeig sie uns nicht, Bühne. Terroristen. Touristen. Eingerichtet haben sie sich in die rostige Welt. Wer da? Antworte mir. Nein, du sprich. Das ist ein Flüchtling. Einer? Von wegen. 400 sehe ich bei flüchtigem Hinschauen auf der Bühne Athen. Ein vielversprechender Auftritt. Arbeit, Wonne und so. Und so sehen wir sie mit einmal hervorgespült aus dem Eimer. In Sandalen. Tänzelnd, die Hand in unserer Tasche. Müsst ihr euch hier die Füße vertreten? Ohne Krawatte. Welcome, Fremder. Sieh dich um auf dem Festland Europa. Das sind wir. Im fremden Land, wo keiner auf dich wartet, da sehen die Sterne in der Nacht ganz anders aus. Dort ist die Welt so fremd und du bist einsam. Darum begleiten dich auch Blumen von zu Haus. Weiße Rosen aus Athen sagen dir, komm recht bald. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Nachsatz. Nie habe ich so mit der Geschichte um die Wette geschrieben. Und auch mir wurde entsprechend hineindiktiert. Eingriffe nicht von der Hauptverwaltung in die fatale Fabel, in der ich die Putzfrauen sitzen ließ. Aber erstens wurden sie wider Erwarten eingestellt, zweitens kam es zum Volksentscheid, drittens zur Kehrtwende der Regierung und viertens strömen die Flüchtlinge unversehens auf die Bühne. Aus der Straßenszene wird Welttheater im 21. Jahrhundert. Eben noch das Streckbett für die Griechen, ihre Unterwerfung unter die Regeln Europas, die verordnete Strenge des hässlichen Deutschen und im selben Sommer die Preisgabe aller Prinzipien. Merkel macht den Schabowski und öffnet die Grenzen mit einem Selfie, die Regel und zügellose Zuflucht bei den Weltmeistern in Menschlichkeit. Und wieder soll, fünftens, Griechenland schuld sein an dem Desaster. Ich habe den 400 Frauen nur 400 Fremde entgegengestellt. Jetzt kommen 4.000 täglich und 400.000 werden sie sein. 4 Millionen. Flüchtlinge sind wir alle aus dem Unglück, ihr Menschen. Aus dem Unglück, ihr Menschen. Wir nehmen jede einen von ihnen, den wir uns wählen. Sie sind die unseren, solange wir die roten Handschuhe anziehen. Sie sind die unseren, solange wir die roten Handschuhe anziehen. Was wollen wir andere Männer? Melde das herrliches Medium. Die Putzfrauen von Volker Braun. Mit Versen von Pablo Neruda und Friedrich Hölderlin sowie einer Improvisation nach Jean-Luc Godard. Es spielten Thomas Thieme, Hedi Kriegeskotte, Bernhard Schütz und Marina Frenk. Sowie Volker Braun. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton Holger König, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Thekla Harre, Hörspieleinrichtung und Regie Stefan Karnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.